Longtime Guardian staff member Jerry Morris died June 13 at the age of 75. The entire Guardian family ist wer gestorben. Und sie erzählen den üblichen Bullshit über die Person. Born in Poland in 1911 to religious Jewish parents. Geboren in Polen. Jerry was brought to the U.S. by her family as a child. Als Kind mit den Eltern in die USA gekommen. As a young woman, she was active in the progressive student movement. In der Uni in die Studentenbewegung involviert. Kommt mir bekannt vor. Ach, der Bullshit gilt also diesmal mir. Na klar. Es geht um... Ach, wartet mal, ein bisschen Musik zu dem Titel. Also, nun, ja. Also, Jerrys radikale Abenteuer oder eine rote Mutter in New York. Damals... Das ist ein Radiofeature von meinem Sohn, David Sane Meyrowitz. Heute war ich im Freu, was mich dort das da wohl, meine Frau ist nicht gerne im Heilig. Jerry was the consummate rank and filer, the kind of devoted worker upon whom all left-wing organizations. Ich war also eine vom Fußvolk, die hart für die linke Sache gearbeitet hat. Kurz gesagt, ein Niemand. Eine Arbeitsbiene, eine Ameise im Ameisenhaufen. 1910. Der Typ sagt 1911, aber es war 1910. Ich hatte irgendwann meine Papiere gefälscht, weil ich nicht wollte, dass man erfuhr, dass ich ein Jahr älter war als mein Mann. Hier haben die Abenteuer der radikalen Jerry wirklich angefangen. Mitte der 30er Jahre. Da bin ich ihm begegnet. Jack. Janke. Majorowicz. Aus Warschau. Ja. Also ihre Beziehung von Anfang an war eine politische Sache. Also der Jack und ich, wir waren Anfang 20 und trafen uns bei einer Kundgebung in New York. Wir waren beide Mitglieder der Jugendgruppe der Freunde der Sowjetunion. Das war in der 30er Jahre. Diese Freunde der Sowjetunion war die amerikanische Abteilung, die International Workers Aid oder Internationale Arbeiterhilfe. Die von Willy Münzenberg geführt wurde. Also der berühmte deutsche Kommunist. Das ist mein Söhnchen, der da erzählt. Guck mal. Schau mal das an. Aber mit wem sitzt er da und guckt meine alten das Fotos an? Doch. Meine Frau, also oben die kenne ich nicht. Eine Figur, die man so halb menschlich... Halt, wartet. Ihr braucht das richtige Ambiente, um die Fotos anzusehen. Ich habe ein paar Schellackplatten mitgebracht, die wir hören können. Und mein altes Zenit-Grammophon aus dem Jahr 1943. Hier. Ильич. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти? Schon besser. Ich verstehe, das ist eine Figur von hinten, die den rechten Arm ausstreckt. Wahrscheinlich mit geballter Faust. Und drunter steht ganz groß Lenin. Und darunter ist dann wieder ein großer Stern. Und auf einer Stufe darunter steht ein halbnackter junger Mann in so Art Boxershorts. Mein Jack. Der sportlich durchtrainiert und der hebt den rechten Arm im rechten Winkel nach oben und hat die Faust geballt. Und hier ist August 1933? 33, ja. Das ist typisch mein Söhnchen. Zieht durch die Welt auf der Suche nach seiner Mama. Schaut Fotos an. Hört Zeugen an. Demand freedom for Das ist zu blass, das kann ich nicht so gut lesen. Ernst Thälmann, natürlich. Und hier, Fight Against Imperial War. Eine Gruppe amerikanischer Kommunisten von New York, die fordern Freiheit für Ernst Thälmann. Thälmann, in Deutschland. Ja, in Deutschland. Ist sehr ungewöhnlich. Und ich bin auch auf dem Foto dabei. Und die, oh ja, die ist besonders stark. Die hat ja die als einzige die Faust so geballt, ne? Und also zum kommunistischen Gruß und... Sie lacht dabei. Ja. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, wenn Himmel im Bleien verstellen bläue Tag. Weil kommen wird noch unser Eis gebänkte Schar. Uns wird abheut an unser Trott, wir seinen da. Das Foto ist vom Camp Nitgedeiget im Stadt New York, im Sommercamp. Wir Roten aus der Bronx gingen vor allem dorthin, um für die Rechte der Arbeiter zu kämpfen und gegen den Faschismus und um zu vögeln. It was basically a Yiddish left-wing camp where they followed the International Workers' Order, the Freiheit. What does, do you know what Nitgedeiget means? You shouldn't worry. Das hätte er mich auch fragen können. Yes. Nitgedeiget heißt, keine Sorge, auf Yiddish. Both Morrises were members of the Young Communist League, end of the Communist Party for many years. Wir waren Mitglieder der Jungen Kommunistischen Liga und der Amerikanischen Kommunistischen Partei. Wisst ihr, was das hieß, im rot-weiß-blauen Amerika rot zu sein? But the banks are made of marble, with a guard at every door, and the vaults are stuffed with silver, that the miners pay for. Ganze Erstaunen hier, wenn ich Leute erzähle, dass meine Eltern in New York Kommunisten waren, die können das kaum glauben. Ja, mir war das auch ganz neu. Naja, wir haben das aus Osteuropa mitgebracht. Who would build a house to conquer the world? Im Jahr 1925 kauften mein Schwiegervater und eine Gruppe von polnischen, russischen und ukrainischen Sozialisten ein Stück Ödland in der Bronx, nördlich von Manhattan. Und beschlossen, dort die erste kooperative Wohnanlage in Amerika zu bauen. Die United Workers Cooperative Colony, the Coops, auch Little Stalingrad genannt. From this apartment house, they planned to make a revolution. Es war ein Schlag ins Gesicht des heiligen Privateigentums. Die Arbeiter, die dort wohnten, waren selber die Eigentümer. Nun, das war jedenfalls der Gedanke. They bought land in the Bronx, across the street from Bronx Park, north of Manhattan. It was 1925. They planned to build a cooperative apartment complex, the biggest yet seen in America. The United Workers Cooperative Colony, the Coops. Oh, there's the hammer and sickle, look. Das ist wieder ganz mein Junge. Er gibt damit an, wo er aufgewachsen ist. And why a hammer and sickle? Well, because the many of the original people who made this place were communists. Wir ritzten also ein paar Hämmer und Sicheln in die Steine über den Hauseingängen. Here is section J of this building complex, and there's on one side a hammer and the other side a sickle. How do you call it? What's the address? This, wem zeigte well, das eigentlich? Er hat eine neue Frau bei sich. Wer ist die? Auch diese hat er mir nie vorgestellt. The door is open. Let's have a look. Yeah, we can go inside. Security didn't exist in those days. And this is where I grew up. Ja, hier ist er geboren. Apartment F1. Number F1. Right there. Aber dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen. Er sollte eigentlich ein Mädchen werden. Zelda. Und ich hatte es so organisiert, dass sie am 1. Mai zur Welt käme. Bis Mitternacht hatte ich mein Bestes, um sie drin zu behalten. Aber um 22.18 Uhr in der Nacht des 30. April tauchte dieser hier auf. Anderthalb Stunden zu früh. Und der Gipfel? Ein Junge. Ein echter Walpurgis-Nachtstreich. And that building was, at the time that I lived here, the headquarters of the American Labour Party. Das war der Mittelpunkt unserer Existenz, sozial und politisch. Die amerikanische Arbeiterpartei, the American Labour Party. There was no third party movement in the United States as strong as the American Labour Party. Wir brauchten eine Alternative zu den Demokraten und Republikanern. An organization that fought both for human rights. Wir kämpften gegen die Großkopfheten. For working people. Und wir kämpften für die Arbeiter. And for the rights of the underdog. Es ist uns sogar gelungen, unser eigenes Kongressmitglied zu wählen. Nur eins, aber das war was ganz Großes in Amerika. Der erste kommunistische Kongressabgeordnete. Ladies and gentlemen, my name is Vito Mark Antonio. I am the state chairman of the American Labour Party. I've been a member of Congress for the last 14 years. Und was wollen wir? Wir Roten? We want a decent living for everybody, not big, big profits. Yes, we want meat on the table. Fleisch? And milk on the table for kids, Milch? Not exorbitant prices. We want school, we want housing. Schulen? Wohnungen? Yes, we want the right to speak for everybody. Und jetzt die Pointe? Now, if that's communism, that's okay with me. Wenn das Kommunismus ist, dann bin ich damit einverstanden. Schön sagt, wenn Stalin nieste, bekam die amerikanische Arbeiterpartei einen Schnupfen. Keine von uns Ameisen im Ameisenhaufen wusste, welche Entscheidungen vom Komintern kamen oder nicht. Wir stellten keine Fragen. Manchmal veränderte sich der Parteikurs über Nacht, je nachdem, welche Art von Beziehung Stalin gerade mit den USA brauchte. So fand man sich am nächsten Tag auf der entgegengesetzten Seite des Standpunktes vom Vortag. Da ist noch eine Geschichte über die amerikanische Arbeiterpartei, die ich euch erzählen möchte. Jack, mein Mann, war nur ein Lebensmittelhändler, aber die Partei brauchte Kandidaten, die die Wahl verloren. Jedes Parteimitglied musste also der Reihe nach seinen Namen auf den Stimmzettel setzen und vielleicht 100 Stimmen bekommen. Von Freunden und Familie und ein paar Irrläufern aus der Nachbarschaft. Jack wollte unter keinen Umständen kandidieren. Aber ich nehme an, er war betrunken, als der Termin kam, zu dem er seinen Namen vom Stimmzettel löschen sollte. Und so kam es, dass er gegen seinen Willen als Landtagsabgeordneter kandidierte, inmitten der McCarthy-Ära. Die Kinder hatten in der Schule die Hölle. Dein Vater ist ein scheiß Kommunist. From all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? Wo wir gerade von der Schule sprechen. Isn't there some famous story with you going to school and singing the Internationale? Well, that was way back. That was in PS 96. Das sind meine kleinen Buben, die sich da unterhalten. Der eine ist 65, der andere beinahe 70. Beide haben fast schon eine Glatze. When some amateur day in school and they asked the kids to sing any songs that they knew. Es war Singstunde in der Schule in der Bronx. And I got up and sang, which I thought was just a popular song, which turned out to be the International. Mein Michael sang die Internationale. And the teacher, die Lehrerin, kind of flipped out. Ist ausgeflippt. And said to my mother, that's the Communist International, the international that he's singing. And my mother said, oh, we're communists. Ja, wir sind Kommunisten. Wir haben nichts zu verbergen. Wenn Ihnen das nicht passt, können Sie mich am Arsch lecken. And this was probably during the Korean War or something. Wasn't a popular thing to do, but Jerry's son did it. Genau. Und das mitten im Koreakrieg. The American Labor Party is the only party that stands for peace today. Wieder der Abgeordnete Mark Antonio. Atom bombs can go both ways. They can destroy Moscow and they can destroy our city too. Now what's un-American about that? Unamerikanisch. Jetzt sind wir schon in den 50er Jahren. Those who want war are not the real Americans. They're the fakers. They're the corrupt politicians. They are the phony patriots. Vito spricht vom Koreakrieg und darüber, dass Stalin sich eine Atombombe beschafft hat. Mit ein bisschen Hilfe von den US-Kommunisten. Das war für mich meine erste politische Trauma. Ja, ein kommunistisches amerikanisches Ehepaar, Julius und Edel Rosenberg, wurde für schuldig befunden, Atombombengeheimnisse an die Sowjetunion verraten zu haben. Sie wurden zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Das war 1953. Wie wär's, wenn es meine Eltern wären? Ich habe die Atombombengeheimnisse nicht gestohlen. Aber nein, niemand hat mich hier gebeten, Spion zu sein. Wenn du eine Spionin gewesen wärest, sagte das Söhnchen, hätte die gesamte Nachbarschaft noch am selben Tag sämtliche Geheimnisse gekannt. Und ich kann immer noch daran erinnern, an die Nacht, wo die dann getötet wurden. Und nein, das reicht. Jetzt wird er pathetisch in seinem Alter. Okay, er war noch ein Kind und lief heulend auf die Straße, nachdem wir die Nachricht aus dem Fernsehen erfahren hatten. Er musste sich sogar prügeln, als er einem seiner Freunde erklärte, warum er weinte. Und der Freund zurückgab, was? Diese roten Verräter? Die haben verdient, ein Dutzendmal hingerichtet zu werden. Als er wieder nach Hause kam, habe ich ihm gesagt, denk dran, die Rosenbergs haben nur ihre kommunistische Pflicht getan. Stalin brauchte eine Atombombe, um die Sowjetunion vor einem amerikanischen Angriff zu schützen. Among her jobs before the Guardian was work for the people's Union. Sie beerdigen mich wieder. Aber ohne Musik ist die Beerdigung stinklangweilig. Ich leg mal auf. Ja. During the 1950s, she was involved in underground work, helping victims of the notorious Smith Act persecutions. Ja. Die Hexenjagd hatte begonnen. McCarthyismus. Gute Freunde von uns aus der Partei liefen jetzt Gefahr, verhaftet zu werden, weil sie Kommunisten waren. Also diese Kommunisten, von Tatsache her, die haben nichts gemacht. Die waren keine also Bombenwerfer oder Terroristen. I know that there were a number of people who did disappear and they went to organize the different parts of the state. Viele unserer Freunde tauchten unter, was bedeutete, dass man den Namen wechselte, die Familie verließ, mit niemandem Kontakt hatte, außer mit dem zugewiesenen Parteikontakt, um irgendwo die Arbeiterklasse zu organisieren, wo man unbekannt war. Ich kannte die Kinder und plötzlich wusste ich von unserer Kinderspiele, dass einer von ihren Eltern nicht mehr da war. Einfach so. But the Communist Party, I think, made a fantastically bad tactical error when it decided to go underground. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? This fear of going to prison dissipated world attention. Dieser Kerl meint, sie hätten sich auflehnen und kämpfen sollen, statt unterzutauchen? But no, they couldn't see it that way. Because the Communist Party in the United States had no base, no real honest base in the working class. Was? Die kommunistische Partei hatte keine Basis bei der Arbeiterklasse. Wer wagt es, sowas zu behaupten? And this is a rap between David Zane Marowitz and me, Harvey Matuso. Matuso? That's a train whistle here at Ingatestone. Station Lane, that means Railroad Station Lane in Ingatestone, Essex, in England. Da sitzt mein eigener Sohn mit diesem Harvey Matuso zusammen. Läge ich im Grabe, würde ich mich darin umdrehen. I'm thirsty. Okay. You want to stop a while, or? No, I don't want to stop. I just want to hit a gong. Yeah? We're going to have some tea. Ich werde euch was über diesen Matuso erzählen. Er ist auch in der Bronx geboren. Ich kannte seine Familie. Trotsky used to go into my grandfather's candy store. Kein geringerer als Trotsky. Yeah, he'd order a 2 cents plain or whatever he had, a milkshake. Trotsky trinkt Zeltas oder einen Milchshake im Süßwarenladen seines Großvaters in der Bronx. Yeah, Trotsky the tailor. The attitude about him was, there comes Trotsky, Trotsky, you know, become a good tailor, make a good pair of pants, forget this revolution. Jetzt redet der dummes Zeug. Ich schäme mich, das übersetzen zu müssen. Wie sein Großvater versucht habe, Trotsky die Revolution auszureden und ihn zu überreden, Schneider zu werden. I'm gonna be hitting some tools of war, some shell casing. Aber ich wollte Ihnen erzählen, warum er in die Partei eingetreten ist, dieser Matuso. I think I joined more of a, as a reaction. To my solitude. Der Gipfel. Er tritt in die Partei ein, weil er einsam ist. Political ideology was not the thing that motivated me. Und vielleicht, weil er vögeln will. Zugegeben, die Partei war ein Ort, wo man leicht bumsen konnte. Lauter Mädchen mit revolutionären Vorstellungen von freier Liebe. Matuso war also viele Jahre lang ein guter Genosse, war in vielen Komitees, aber als es darum ging, unterzutauchen, stieg er aus und... But I'd made up my mind. Finally, in early 1950, I was going to contact the FBI. Er ging zum FBI, der Dreckskerl. I mean, now we'll say it, and you know, openly, that you know, I was a double agent. Ein Doppelagent. Und da sitzt mein Sohn und trinkt mit ihm Tee. But you were asking me about McCarthy. Oh, passt auf, ich werde euch sagen, wer dieser Kerl ist. Als herauskam, dass er ein Spitzel war, arbeitete er für. Ratet mal. Diesen Drecksack von Senator Joe McCarthy. I think he's one of the most beautiful characters of the 20th century. Habt ihr das gehört? Diesen Faschisten? Diesen roten Hetzer? Diesen Mann, der für das dreckige Wort McCarthyismus verantwortlich ist, den nennt er eine der wunderbarsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. You liked him. Oh yeah, I like Joe McCarthy. Mm. That's it, everybody. I liked Joe McCarthy. You want to hate me? Because I like Joe McCarthy? No. Up yours. I don't care. Oh, he was the most charming. He was the most charming guy in the world. But I'm sure Hitler was charming too. So, McCarthy war charmant, aber Hitler vermutlich auch. I'll do my imitation of Joe McCarthy for you. Jetzt will dieser Idiot McCarthy imitieren. Hermie, look, Hermie. I mean bullshit. Hermie, what do you think you're, Browner? Was the only one of them communist sons of bitch who got any guts? Brown is a man. Ich werde ihn abschalten. Can't fight. Arschloch. Ach, wo war ich stehen geblieben, als er mich unterbrochen hat? Kann mich jemand erinnern? The McCarthy era was the prime reason for the downfall of the American Labour Party. Ah ja, danke. The American Labour Party was called a communist organization. Wenn man zu jener Zeit Kommunist war, riskierte man, verhaftet oder schikaniert zu werden. Aber auch seinen Job zu verlieren und von der Gesellschaft geächtet zu werden. Und so war die amerikanische Arbeiterpartei nach wenigen Jahren tot. Kaputt. Einige von den besten alten Kameraden denunzierten, gaben Namen preis, aber Jack und ich, wir blieben loyal gegenüber der Partei, als die anderen umkippten. People started leaving the party at that time. They started being against the Soviet Union because of Stalin and the discrimination against the Jews. Ah. Ich habe darauf gewartet, dass jemand das sagt. Die Leute seien wegen Stalin aus der Partei ausgetreten. Unter anderem, weil er die Juden schlecht behandelt hat. Nun, ich nicht. Ich liebte diesen Mann und ich liebe ihn noch immer. Ich bin der Meinung, dass Khrushchev ihm übel mitgespielt hat. Persönlichkeitskult. Was ist schlecht an Persönlichkeit? Stalin hatte Persönlichkeit. Ich hatte Persönlichkeit. Wo liegt denn das Problem? Ja, ja, die Stalin-Platte ist kaputt. Hm? Zu oft gespielt. Stattdessen könnt ihr jetzt das Lied über Stalin hören und genießen. Gesungen 1939 vom Kinderchor der Moskauer Ortsgruppe der Gewerkschaft der Dienstchauffeure. Такая есть битва при труде. Мы Ehe wir weitermachen, muss ich mich etwas ausruhen. Vielleicht aufs Klo gehen, wenn das noch möglich ist, wenn man tot ist. Wer weiß? Lass uns eine Pause machen. Old paint, old paint, finer horse there ain't than my old paint. Little horse with a union label. It's that UAWCIO, makes that army roll and go, turning out those jeeps and tanks and airplanes every day. It's that UAWCIO, makes the army roll and go, puts wheels on the USA. And we ain't gonna let them send Harry over. Was zum Teufel geht denn hier ab? Ich gehe für 2 Minuten weg und mein Sohn singt Gewerkschaftslieder mit diesem Dreckskerl von Mattuso. Schluss damit. Die Gedanken sind frei, my thoughts freely flower. Die Gedanken sind frei, my thoughts give me power. No scholar can map them, no hunter can trap them, no man can deny. Die Gedanken sind frei, no man can deny. Die Gedanken sind frei. Ich überspringe jetzt ungefähr 12 Jahre, wo es nur um langweiligen persönlichen Mist, um Kinder, die heranwachsen, um Hochzeiten und anderen solchen Scheißkram geht. Kannst du beschreiben? Ja, das sieht so der Kleidung der beiden Personen nach 70er Jahre aus. Mhm. Schon wieder bin ich unterbrochen worden. Ein großes Denkmal. Der Kleine will unbedingt einer dieser mir immer noch unbekannten Frauen, die er mit sich rumträgt, Fotos von seiner Mama zeigen. Das ist ein Grab in London. Ach, London. Highgate Cemetery. Ja, und da steht drunter Workers of All Lands Unite. Und links steht ein junger Mann, der mich irgendwie an dich erinnert. Und links eine Dame, ein Kopf kleiner, in so einem netten Kostümchen. Nettes Kostümchen? Sowas von unverschämt. Viel wichtiger als Buckingham Palace oder Westminster Abbey. Nein, wir mussten sofort zum Karl Marx. Sicher. Give me an F! Yeah! Give me an I! Yeah! Give me an S! Yes! Yeah! What's that spell? Yeah! What's that spell? Yeah! What's that spell? Yeah! Yeah, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs your help again. He's got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. So put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Wie gesagt, ich überspringe 12 Jahre zwischen dem Ende der amerikanischen Arbeiterpartei und meiner Arbeit bei der Zeitung The Guardian in den späten 60er Jahren. Aber Achtung, wenn ich von dem Guardian rede, geht es nicht um die scheißliberale britische Zeitung. Nein, es geht um unsere radikale New Yorker Guardian. Kein Vergleich. There were many newspapers, left-wing papers, that played a good role in the anti-Vietnam War struggle. But ours was the superior one. The Guardian war die beste radikale Zeitung während des Vietnamkriegs. In organizing the forces that ultimately became an unstoppable anti-war movement. Ich weiß es, weil ich während der nächsten 15 Jahre oder so die Telefonvermittlung bedient habe. Ich war das Ohr der Zeitung. The first person I think I saw at the Guardian was Jerry. Mm-hmm. I saw this lady with red hair. I wasn't sure whether she was wearing a wig or whether it was Jerry's red hair that sometimes looked orange. Wieso das blöde Gerede über meine Haare? Werd die nur ja nicht persönlich. Wen interessiert es denn, welche Farbe mein Haar hatte? Es war rot wie die Farbe meines Herzens. Vielleicht mit einem leichten Stich ins Orange zugegeben, aber keinesfalls eine Perücke. Werd mir nur ja nicht frech. The Guardian was an exciting place to be during the 60s, despite the fact that it had a different line, let's say, than the Communist Party did. Ich hatte es nicht immer leicht bei der Zeitung. Ich war nicht immer einverstanden mit der politischen Linie. For example, Jerry supported the invasion of Czechoslovakia, and the paper didn't. Sie waren in naiver Weise gegen die Sowjetinvasion in Prag 1968, während ich wusste, genau wie mein Kumpel Fidel Castro, dass es einen CIA-Komplott gab, die Tschechoslowakei zu vereinnahmen. Erzählen Sie mir nicht das Gegenteil. The young people in our at that time did not wish to follow the example of the Soviet Union. Halt, das war der Witz. Ich arbeitete mit einem Haufen junger Leute zusammen, die nicht an die Sowjetunion glauben wollten, sondern an China. Was quite inspirational to our young people. Es gab aber auch noch eine andere Verbindung nach China, nicht nur eine politische. Bei der Zeitung betreute ich den Verkaufsdienst und verkaufte radikale Poster aus dem kommunistischen Polen, Karpatenmarmelade aus dem roten Rumänien. Und jetzt, Anfang der 70er Jahre, organized what was called China Tours. Die China Tours. Die allerersten für Amerikaner. Aber das war gar nicht so leicht. Denn China had been very weary of allowing American tourists into China. Die Chinesen wollten keine Amerikaner in China haben. Und warum? They thought everybody was either criminal or immoral. Weil sie entweder kriminell oder unmoralisch waren. So dass wir die kriminellen und die unmoralischen Amerikaner von den guten trennen mussten. And drew mainly from our own readership. So wurde man ausgewählt, nach China zu reisen. Man musste Guardian-Leser sein. Das ist Mao Zedong. But the China tours became very big for us. And we made a good profit on it. Gewinn? Natürlich haben wir Gewinn gemacht. Wir mussten noch die Zeitung am Leben halten. Irgendwie. What is that you're holding there? A book of my parents' trips to China. Apparently October, November 1976. Da sind wieder meine beiden Kleinen. I believe this was before or one of the first trips that was allowed after Nixon opened up the travel restrictions against China. Schauen sich unsere China-Fotos an. I know they had a guide wherever they went. And I remember my father saying to me, yeah, there's a lot of things that they didn't want us to see because they are a growing country and, you know, they didn't let us see people digging ditches on the side of the road. Natürlich bekamen wir weder Armut noch irgendwas Schlechtes zu sehen. Wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, zeige ich ihm ja auch nicht die defekte Wasserleitung oder das rissige Linoleum. That looks like our mother waving in front of some kind of pagoda or something. Ich vor einer Pagode, winkend. He's up on the steps all by yourself. Jack vor der großen Mauer in Mao-Jacke und Mao-Mütze. Mit geballter Faust, wie immer, selbst mit über 60. No pictures of Jerry with Mao Zedong or anything like that? No. No. Ob ich mit Mao fotografiert worden bin? Dafür hatte ich keine Zeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich lieber in Leningrad oder Moskau gewesen, statt in Peking. Schluss. Hm. Ich werde wieder beerdigt. Wisst ihr, wenn man in den alten Tagen der KP mit jemandem nicht einverstanden war, denunzierte man ihn heimlich und die Partei kümmerte sich um den Rest nett und sauber. Aber jetzt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, griffen sie körperlich an, direkt. Entsetzlich. Sie bereitete mir Kopfschmerzen, diese neue Linke. Wisst ihr, was neu bedeutete? Jede Woche eine neue politische Linie. We were heading in a more Leninist direction. Plötzlich waren wir wieder Leninisten. We had alienated the ultra-left. And we also got wind of the rumor that our office was going to be invaded and taken over. Wir wurden von ultralinken Terroristen und Bombenwerfern, Trotzkisten und noch schlimmer Sozialdemokraten überrollt werden. So as we began to feel the day was coming closer for a confrontation, took emergency measures, secured the mailing list. Natürlich mussten wir unsere Adressenkartei vor der Invasion in Sicherheit bringen, denn ohne unsere Leserschaft gab es keine Zeitung. Ich schmuggelte sie also aus dem Büro, nahm sie in der U-Bahn mit nach Hause und versteckte sie in meiner Küche. Oh, gerade noch rechtzeitig. All of a sudden, I'd say 60 or 70 people charged into the building. 60 oder 70 Leute stürmten in das Gebäude und ich stellte mich ihnen oben auf der Treppe entgegen. Standing in front, at the top of the staircase with her arms extended, a tiny frail woman, not letting anybody up. No pasaran, rief ich, aber sie kam trotzdem rein. They took over the office. Searched all around for the mailing list. Und als die Rebellen die Adressenkartei nicht finden konnten, wurden sie wütend. Some people got to the top, looking down one flight to where the Guardian office was. Stiegen auf den nächsten Treppenabsatz and urinated on some of our people. Und pinkelten auf die von uns, die dort warteten. Ein paar Jahre lebte der Guardian von der China Connection. Aber dann, when it seemed to us that China had changed, that it was playing a role in Africa that was counter-revolutionary. Also brachen wir mit China, weil es die Konterrevolutionäre in Angola unterstützte. Das war das Ende der China Tours und das Ende meines Lohns, der, so könnte man sagen, von Mao Zedong finanziert worden war. Aber die Situation währte nicht lang. Bald gab es die Pyongyang Connection. Und jetzt etwas ganz Besonderes für euch. Kim Il-sung sang the song Nostalgia as he imagined his hometown and motherland when he was waging the arduous anti-Japanese war after leaving his native home in Mangyongdae at the young age of 13. Der Song Nostalgie, gesungen von keinem Geringeren als General Kim Il-sung persönlich. Nummer 1 in der nordkoreanischen Hitparade, 24 Jahre lang. The Guardian published a three-volume biography of Kim Il-sung. Die Nordkoreaner gaben uns Geld, damit wir die dreibändige Biografie von Kim Il-sung von einem nordkoreanischen Autor veröffentlichen. They published three fat volumes by an author called Baek Bang. Die ich dann über den Leserverkaufsdienst des Guardian verkaufte. Ich werde euch etwas aus dem Buch vorlesen. Die Menschen in unserem Land fühlen uneingeschränkte Liebe zu General Kim Il-sung, dem legendären Helden, geboren aus dem Geist des heiligen Berges Baekdo, fähig, Himmel und Erde zu lenken, ein brillanter Befehlshaber, der eine lange Kette von Gebirgen schrumpfen und die wimmelnden Horden von Feinden mit einem Schlag zerschmettern kann. Ein Meisterwerk. We did that as an act of solidarity with a country that lost almost 3 million people, which was continually under the gun of US imperialism. Also tauschten wir China gegen Nordkorea. Und wir bildeten eine Gruppe, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere, sowas wie die Kim Il-sung Studiengruppe. Ich bin nicht ganz sicher. Not the Kim Il-sung Study Group. North Korean Friendship Group. Nordkoreanische Freundschaftsgruppe. Danke. Und sie wurden so freundschaftlich mit ihnen, dass sie nur noch dem Guardian trauten. And in fact, when they wanted to inform the United States government of the prisoners they were holding. Das sollte ich wörtlich übersetzen. Als die Nordkoreaner die US-Regierung darüber informieren wollten, wer die Kriegsgefangenen waren, die sie hatten, um einen Austausch auszuhandeln, the list was sent to the Guardian to publish. Schickten sie die Liste an den Guardian. Ich weiß, dass das war es, weil es auch zu meinem Job gehörte, täglich die eingegangene Post zu öffnen. Ich habe die Liste also vor allen anderen gesehen. They were invited to dinner on more than one occasion. Where? At the North Korean embassy. Meine Kinder schauen sich die Fotos an, wo ich mit der nordkoreanischen Delegation zu Abend esse. Sogar ich, eine kleine Arbeiterameise im Ameisenhaufen, wurde eingeladen. Did they ever say anything about that? No, just that they had a good time. And the food was good and the liquor was good. And they were treated royally. By the North Koreans? Yeah. In New York? Ja, sie bewirteten uns wie Könige, diese Nordkoreaner. Aber dann, nach dem Abendessen, mussten wir uns diesen Film anschauen. I saw the film Bumper Harvest 6 times. Ja, das war der Titel. Volle Ernte. Jedes Mal, wenn wir dort zum Essen eingeladen waren, zeigten sie uns den gleichen Film über die Weizenernte. About the wheat crop. And I saw it 6 times. Ich auch. 6 Mal. Spannender Film. And I enjoyed it every time, but they would always show Bumper Harvest. Tja. Ein Lied über mich sein, Rebel Girl. And I'm proud to fight for freedom with the Rebel Girl. Yes, I'm proud to fight for freedom with the Rebel Girl. Ach, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Jerry had certain differences, but she went with the main trend. Jetzt kommt, was ich die Stunde des süßen Bullshit nenne. Die Liste meiner politischen Tugenden. Was certainly supportive of African-American equality. Befürworter der afroamerikanischen Gleichberechtigung, nicht nur in den 60er Jahren, als es Mode war, sondern mein Leben lang. Was supportive of the women's demand for equality. Die Frauenbewegung natürlich. Aber ich würde verdammt sein, wenn ich die Institution des Geschlechtsverkehrs abgeschafft sehen wollte. Lesben und Schwule, warum auch nicht? Solange es nicht meine eigenen Söhne sind, oh bitte. And although she probably had ties to some of the point of view of the Communist Party throughout much of her life, even after she left it. Ja, all das neue Zeug, das ich mitgemacht habe, auch wenn ich die kommunistische Partei noch immer in meinem Herzen trage. She was a woman before her time. Hey, ich war eine Frau meiner Zeit voraus. Ich übersetze nur, was sie gerade gesagt hat. We used to kid her all the time about being in the kitchen all the time and slaving away. Was soll das denn jetzt? In a political way, she was espousing women's rights, and yet in her own house, she didn't really practice what she preached. Ich? Ich habe nicht praktiziert, was ich gepredigt habe? Mit der Frau, die da redet, habe ich große Diskussionen über die Frauenfrage gehabt. In the middle of this whole thing, she would excuse herself and go in the kitchen to wash the floor. Natürlich habe ich mitten in unserer politischen Diskussion den Küchenboden gewischt. Man kann doch die Welt nicht verändern, wenn man auf einem dreckigen Fußboden steht. And I turned to her and I said, well, why don't you tell Jack to make his own bed? Why are you making his bed? Warum musste ich meinem Ehemann das Bett machen? Weil er schlafen gehen wollte. Ich glaube, es ist Zeit aufzuhören. Genug. Für ein Weilchen war das nett, aber jetzt werden all die hässlichen Geschichten ausgepackt. I will remind you of the incident. Noch immer auf der Suche nach seiner alten Mama. And if you can remember anything about it, it would be very helpful to me. Mit 65 sollte das genug sein. Er ist jetzt Großvater, habe ich gehört. Wozu muss er die alten Geschichten ausgraben? Because I know that I'm going to use this in the documentary. While they were still living in the coops. So we're talking about the 50s. Ich war schon in den 70er Jahren unglücklich mit Kim Il-sung. Und jetzt will er zurück in die 50er, als wir noch in der Arbeitersiedlung wohnten. There was a black guardian of the... Nein, nicht. The houses who called Gary. Yeah, right. Jerome. I knew, yes. Er will doch nicht etwa die Geschichte erzählen. Nein, das verbitte ich mir. That's the first time I've heard it. No, it's a true story. How about that? Maybe Bobby knows something she might, about it. She might very from well. A women's point mm-hmm. of view. Er stellt allen die gleiche Frage. I tried to see if Herman knew about it, and Herman drew a complete blank on it. But I can't imagine that if you were a friend of my mother, a woman friend of my mother, wouldn't know this story. Warum ist er nur so besessen von dieser Geschichte? Es ist doch schon so lange her. Lass es doch einfach ruhen. Jerome Gary, whom everybody liked and so on, also had a weakness for women. Absolutely. And was notorious for cornering them in the hallways. Er war ein netter Mann, dieser schwarze Hausmeister. Jeder mochte ihn leiden, aber er pflegte in den dämmerigen Fluren der Arbeiterkooperative nach den Frauen zu grapschen. Und eines Tages... He cornered my mother. Ja, eines Tages drängte er mich in eine Ecke und fing an... And she rejected him. Natürlich habe ich ihn abgewiesen, eine verheiratete Frau mit Kindern. And he went and denounced her. Ja. At the party headquarters, saying that she was, in those days you use the expression, chauvinist. Er denunzierte mich bei der Partei wegen Chauvinismus. So machte man mir einen typischen KP-Schauprozess, wo man mir Rassismus vorwarf. Ich, eine Rassistin. Aber ich verteidigte mich vor einem sehr feindseligen Komitee und wurde schließlich doch nicht aus der Partei ausgeschlossen, wie ich befürchtet hatte. Damals gab es nichts Schlimmeres als das. Yeah. So women in the party never spoke to her again. Really? Because she was supposedly a racist. Ja, ich habe meinen Fall gewonnen. Aber einige Frauen in der Partei haben nie wieder mit mir gesprochen. Mir reicht's. Bis jetzt ging es mir gut, aber nun bin ich zu deprimiert, um weiterzumachen. Lasst uns mit einer fröhlichen Musik abschließen. Sie genießen in dem Leben, hat doch jeder Appetit, weil ein solches Leben kennt doch keiner nicht. Darum rat ich an jeden, du, folgen jetzt mal Plan, lebt da gitten, du gekickt nicht, wo später wird's ansetzt. Hey, hey, hey, hey, setz! Das war Jerrys radikale Abenteuer oder eine rote Mutter in New York damals. Feature von David Zane Meyrowitz. Hille, Kapsen, Hille, Hille, Kapsen, Hille, behalt dir deine Sorgen, pur Farbe morgen. Is Hille, Kapsen, Hille, Dallas, wer ist das die aus Dallas, muss je darste Brüder sorgen, muss das Wetzig auf die Morgen. Hey, hey, hey, hey, set! Hello. Hi, it's David. Can I come in? Oh, absolutely, David. Nicht doch. Er geht wieder dorthin zurück. Was will er denn jetzt? Ich wollte damit Schluss machen. Und er kann nicht aufhören, Fragen zu stellen. How do you think Jerry would feel if she were alive today to know that there's a black man who's president? Was zum Teufel redet er da? Ein Schwarzer als Präsident? Soll das ein Witz sein? The man stands for a lot of the things that we always believed in. Ein Präsident, der an Sachen glaubt, an die wir Kommunisten geglaubt haben? Mach dich nicht über mich lustig. Workers' rights. Arbeiterrechte. Health insurance for all. Krankenversicherung. Education for our children. Ist er rot, dieser Schwarze? Everything that we feel is important to us, this man stands for. Was geht hier eigentlich vor? Selbst unter der Erde, wohin ich jetzt zurückkehre, weiß ich doch, dass ein schwarzer Präsident ausgeschlossen ist. Beziehungsweise genauso unwahrscheinlich wie ich, eine Arbeiterfrau aus Krakau und noch immer Stalin-Fan als Präsidentin der Vereinigten Staaten. Soll das mein Lohn dafür sein, dass ich jahrelang für die Civil Rights gekämpft habe? Dass man jetzt solche Scherze mit mir treibt? Yes, we can. No, you can't. Yes, we can. I don't believe it. Das ist doch lächerlich. Aber jetzt reicht's. Söhnchen, mach die Absage. Es sprach Carmen Meyer-Antoni. Im O-Ton waren in der Reihenfolge ihres Auftretens zu hören Jack Smith, Uli Aumüller, Wladimir Iljitsch Lenin, Bobby Babbitt, Harvey Matusso, Malgorzata Gerwe, Herman Babbitt, Vito Marcantonio, Michael Morrow, Joseph Stalin, Mao Zedong, Kim Il-sung und Barack Obama. Ton: Steven Erickson, Regieassistenz: Susanna Franzmeier, Regie: David Zane Marowitz. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009. Sehr geehrte Frau Kopetzky, fällt mir schwer mitzuteilen, in den Kopf getroffen, heldentot, die Batterie verliert in ihrem Gatten. Oh Gott, mein Schatzele, ja. Auf diesem Bild der Sohn mit Teddybär in einem Leiterwägelchen. Da warst du auch ganz so kleine Schatzele, du warst ja so ein Herzensguter, gar nie wie der Vater, du bist ganz wie ich. Seine Mutter lacht in die Kamera. Frische Dauerwelle, an der Brust verschämter Trauerflor. Eine attraktive Witwe. Ich habe mich ja schwarz angezogen, gell, und so, aber traurig war ich nicht. Du musstest sozusagen ein bisschen tun. Theater spielen. Ich musste auch so tun, gell. Ja. War nicht traurig, ehrlich, nein. Mhm. Nee. Als tief trauernde Witwe, nein. Mhm. Ja, jetzt war er tot und ich war da. Und du warst da und mein ganzes, einziges Glück. Ein Kongressteilnehmer. Ich muss sagen, die ersten 40 Lebensjahre habe ich meinen Vater gar nicht vermisst. Da ich ihn nie gesehen habe, hatte ich keine Erinnerung und verband mit ihm eigentlich nur ein weiteres Instrument, mich als Jugendlichen, als Kind zu drangsalieren und zu kontrollieren. Und erst als ich anfing, selber Bücher zu schreiben, merkte ich, dass tief im Innern offensichtlich doch eine Sehnsucht nach diesem Mann da war.